Aus Anlass des 25. Jahrestages der Ernennung des großen Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und des 5. Jahrestages der Ernennung des Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee fanden in Russland, Spanien, Uganda und Äthiopien Festmeeting, Seminar und Vortrag statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf den Veranstaltungen schätzten die Redner die Verdienste von Genossen Kim Jong-il hoch, der mit der originellen Songun-Politik die Verteidigungskraft des Landes verstärkt und die DVJK in einen würdevollen Atomstaat verwandelt hatte. Marschall Kim Jong-un habe die Linie auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der atomaren Streitkräfte dargelegt und damit eine feste Garantie für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates gegeben, betonten sie.